Deutschlandfunk. Korrespondentengespräch. Wenn über Fake News diskutiert wird, also über frei erfundene Nachrichten, über Falschmeldungen, dann ist man sehr schnell bei Facebook, dem mit Abstand größten sozialen Netzwerk im Internet. Die Plattform hat sich in den vergangenen Jahren allerdings erheblich gewandelt. Längst wird Facebook von vielen Usern als Nachrichtenquelle benutzt und entsprechend missbraucht, zum Beispiel um darauf Falschmeldungen oder auch politische Propaganda zu verbreiten. Mark Zuckerberg, der Facebook-Gründer, hat deshalb jetzt angekündigt, die Nachrichten, die über Facebook gepostet werden, stärker zu kontrollieren. Falk Steiner in Berlin, was genau hat Mark Zuckerberg da vor? Ja, es sind eigentlich drei Elemente, die ineinander spielen. Das erste Element ist, dass Nutzer zukünftig mögliche Fake News, Falscheinträge bei Facebook eben melden können, als solche markieren können. Dies soll dann dazu führen, dass diese, als, sagen wir mal, umstritten gekennzeichnet werden. Und wenn die als umstritten gekennzeichnet sind, dann sollen diese sozusagen von bestimmten Dingen in Facebook selber, in diesem Facebook-Universum ausgenommen werden. Beispielsweise können solche Einträge dann nicht mehr als Werbung verbreitet werden. Das ist ein Weg, wie man damit umgehen möchte. Man möchte auch gleichzeitig eben die Finanzströme für eben Fake News-Ersteller, denn das ist etwas, von dem Facebook sagt, dass das ein maßgeblicher Motivator sei. Ja, das will man etwas trockener legen. Man hat gesagt, da will man schauen, dass man diese Finanzierungsmodelle über Facebook letzten Endes eindämmt. Diese Debatte über Fake News, auch bei Facebook, die läuft ja auch in Berlin nun schon seit einigen Tagen. Wie zufrieden sind denn die Politiker in Deutschland jetzt mit diesem Vorstoß von Herrn Zuckerberg? Ja, zufrieden kann man das kaum nennen. Es ist ganz klar, dass man hier doch unterschiedlich darauf guckt und sich unterschiedlich viel davon erwartet, aber auch sehr unterschiedlich in der Bewertung dessen ist, wie man dann damit umgehen soll. Klar ist, der Justizminister hat bereits gesagt, dass er bislang mit dem Vorgehen von Facebook nicht einverstanden ist, aber auch gleichzeitig klar ist, dass er bislang keine Initiative ergriffen hatte, um eben rechtliche Dinge zu ändern in diesem Kontext. Das bestehende Strafrecht bietet ja insbesondere bei Fake News, was ja häufig mit Verleumdungen oder Unterstellungen agiert, da eben doch bereits einige Handhabe. Anders wiederum sieht das nach einer aktuellen Vorabmeldung des Spiegels sowohl die SPD im Bundestag als auch die Union im Bundestag. Da ist jetzt die Rede davon, dass man Anfang des kommenden Jahres eben hierfür speziell noch einmal eigenes Recht schaffen möchte, was bis dahin führen könnte, so wird Thomas Oppermann zitiert, dass für einen einzelnen Fake News Beitrag, der nach einem Tag nicht gelöscht ist, dass das bis zu 500.000 Euro Bußgeld nach sich ziehen soll. Da muss man sich natürlich ein bisschen fragen, wie denn die Abstimmung dort gelaufen ist, denn bislang war davon nicht so wirklich viel zu hören. Es scheint aber so zu sein, dass sich die Koalitionsspitzen innerhalb der Fraktionen da einig sind. Also da wird noch einiges an Debatte auf uns zukommen. Was ist denn Ihre Einschätzung, Herr Steiner? Wird sich an diesem Umstand, an diesen Fake News, an diesem massenhaften Auftauchen von diesen fabrizierten Meldungen durch diese Vorstöße irgendetwas ändern in den kommenden Monaten? Ich denke, dass sich ein bisschen etwas ändern kann durch das, was Facebook nun selber unternimmt. Was ich aber nicht glaube, ist, dass eben gesetzliche Regelungen dort kurzfristig einen positiven Effekt haben werden. Denn am Ende ist es der deutsche Gesetzgeber, Facebook ist ein US-Unternehmen. Das allein macht die Sache schon unglaublich schwierig. Dazu kommt, dass letzten Endes die Strafverfolgung ja bereits jetzt ein Problem ist. Es ist schwierig, häufig den Urheber von Dingen wirklich ausfindig zu machen, die als Fake News eben ja auf Facebook verbreitet werden. Und ganz klar ist, wenn man sehr scharfe Regelungen einführt und Facebook sehr extrem in die Pflicht nehmen würde, dann würde Facebook vermutlich auch nicht in der Lage sein, ja sozusagen diesen Ansprüchen wirklich gerecht zu werden. Da droht die Gefahr zumindest von sogenanntem Overblocking, also dass Facebook einfach alles rauslöscht, was jemand als Fake News markiert, bloß um Strafen zu entgehen. Mhm. Das wäre sicherlich auch nicht im Sinne der Erfinder. Jetzt ist Facebook heute noch wegen einer ganz anderen Geschichte in den Schlagzeilen. Mhm. Einige Facebook-Mitarbeiter in Berlin haben Journalisten von der Süddeutschen Zeitung über ihre Arbeitsbedingungen berichtet. Was erfahren wir da? Ja, wir erfahren dort, dass sie eigentlich kaum Zeit haben, um Inhalte inhaltlich zu kontrollieren, die bereits gemeldet wurden. Wir erfahren, dass dabei auch wirklich sehr wenig psychologische Betreuung zum Beispiel vorhanden ist, was natürlich in Fällen von Abbildungen sexuellen Missbrauchs von Kindern, von Gewalt und Ähnlichem eigentlich vonnöten wäre. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung, das Magazin der Süddeutschen Zeitung heute. Und natürlich muss man sich fragen, wenn die Voraussetzungen jetzt bereits so sind, sind mit diesen 600 Mitarbeitern einer Bertelsmann-Tochter, die das Ganze für Facebook erledigt. Da muss man sich schon fragen, wenn da jetzt noch die ganze Fake-News-Geschichte mit abgehandelt werden soll, da kann man sich schon fragen, wie soll das funktionieren? 8 Sekunden haben die Menschen dort, um zu entscheiden, ob etwas gelöscht werden soll oder nicht. Darin den Wahrheitsgehalt festzustellen, halte ich zum Beispiel für nahezu unmöglich. Es ist also alles etwas widersprüchlich, was wir da heute aus dem Hause Facebook erfahren. Vielen Dank, Falk Steiner, für diese Information.